Pieces of chimney. You're in a woman. You're in the woman. Asian in the glowing. I'm flying. Wir wollen nach oben und wir nehmen Drogen. Und weil wir so fly sind, kommen wir jetzt angeflogen. Husten Saft, Jüngling, Bitches wollen sein Ding drin. Ich bin in der Glow-Gang, will die Hater toasten. Wir wollen nach oben und wir nehmen Drogen. Und weil wir so fly sind, kommen wir jetzt angeflogen. Ich geb keine Fick, was ich mach, was ich tick. Rup, flip, chick, brick. Denn der Jüngling will den Kick. Bitch, spit, crack. Mache Mula mit Rap oder ohne. Es ist true, ich ficke die Bitches ohne Kondome. Sohle, Diamant, Uhr will dich an der Wrist haben. Wenn du kein Geld hast, musst du mich nicht nach nem Brick fragen. Glück haben hilft dir nicht, wenn du keine Waffen trägst. Ich sag es wie es ist, alle Hater haben Ace. So viel Geld, wir sind cool, das ist was you know, bra. Ich rippe das Yola und bin niemals sober. So klar, kristallines Water mit ner Mali drin. Wir sind turned up, weil ich auf ner Mali bin. Geil verzierte E-Rings, ich hab Business Meetings. Ja, es stimmt, ich eat Rings und hab fürs Money Feelings. Ich will ne Bitch mit Piercings, dann an ihrer Pussy. Hab nen Belt von Gucci und der Hoodie von Colucci. Und ich guck nie zurück, sondern nur nach vorne. Und mein Dick ist lang, so wie eine Posaune. Daunen, Jacke von Polo Ralph Lauren. Homes, du kannst den Shit hier nicht verstehen. Du musst zur Arbeit gehen, Bitch. Bang, bang. Du kleiner Motherfucker, blow up die Narrow Sounds aus meinem Ghetto-Blaser. Habe Tasterscheine und ich hau dir Pflastersteine über den Kopf, was von alleine. Louis Bandana aus Seide, keine Kreide. Wigger, das ist pures Kokaina. Ich hab Sex mit Lina, Sophia und Sabina. Indiva, Sparkasse, Deutsche Bank oder PayPal. Du sagst, ich bin schlecht, Wigger, doch das ist mir egal. Legal, illegal, ich hab das bis under control. Ich sippe Hustensaft mit dem Alkohol. Die Bitch soll den Dick jetzt in den Mouth taken. Ich bin so high, Wigger, ich kann auf dich drauf treten. Bitches wollen sein Ding drin. Ich bin in der Glow-Gang, will die Hater toasten. Wir wollen nach oben, wir nehmen Drogen. Und weil wir so fly sind, kommen wir jetzt angeflogen.